Questcast, Starfinder, für Ehre und Aktienkurs. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zu einer hoffentlich langanhaltenden Runde Starfinder. Und mit mir heute am virtuellen Würfeltisch haben wir, ja, was heißt, inzwischen eigentlich ja schon altbekannte Gesichter und Stimmen. Und zwar haben wir mit am Tisch bei dieser Starfinder-Runde, wo alles besser ist als auf der Erde, einmal die Spengel, einmal die Joana, einmal die Romy und einmal den Marcel. Hallo Leute. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo, Marcel. Hallo. Hallo. Hallo. Hey, Marcel. Was ist denn heute los? Ich weiß auch nicht. Ja. Ich bin jetzt schon in den Charakter, sorry. Du bist schon. Du spielst heute als erotischer Charakter, okay. Dann. Soweit ist es heute schon. Liebe Leute, wir haben uns vor einer Weile, haben wir ja so ein bisschen gesucht. Ihr habt ja wahrscheinlich auch schon, wenn ihr diese Folge schon hört, oder hoffentlich habt ihr das schon, die Vorstellungsgespräche der vier gehört. Wir haben es ja diesmal in der Runde so, wir haben Spengel mit, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Wäscher. Wie ein Laschunter. Ah. Perfekt. Dann haben wir Joana mit Tick, die ja ihr Vorstellungsgespräch hatte. Ich musste sehr viel lachen. Es war sehr schön. Das Kamek war durch die Witze hat er den Aktienkurs nochmal nach oben treiben können. Bestimmt. Ja. Und Romy mit Teil, einem Androiden. Wo ich auch sehr gespannt bin, wie das zwischen den verschiedenen Charakteren da so funktioniert, weil Androiden ja dann doch ein bisschen anders so nochmal ticken. Bin ich sehr gespannt drauf. Ja, bin ich auch gespannt. Und mit Marseille, mit Saren, was ich auch sehr toll fand, dass ihr dann auch gleich mit einem Akzent dahergekommen seid und gesagt habt, jawohl, das ziehen wir jetzt hier durch. Ich bin sehr gespannt. Ich habe sehr unglaublich dolle Bock auf die Runde. Und ich hatte auch schon im Intro ein bisschen was zum grundsätzlichen Setting von Starfinder ja soweit erklärt. Wir haben hier auch nochmal reingeguckt in die Charakterbögen, jetzt vorher im Gespräch und haben nochmal so ein bisschen geschaut und so. Es ist halt, vorher der Disclaimer, es ist halt schon was anderes, als ob man Cthulhu spielt. Man muss sehr viel mehr irgendwie mal reingucken. Charaktergenerierung ist auch, ja, schon ein bisschen aufwendiger, würde ich mal behaupten. Also wird es bestimmt hier oder da mal Sachen geben, die muss ich einfach nachgucken. Oder die sitzen noch nicht so hundertprozentig. Aber ich gehe mal einfach davon aus, ich vermute einfach mal, dass ihr das wahrscheinlich auch nicht wisst. Also merkt es ja eh keiner. Ihr merkt es nicht, wir merken es nicht, wenn da mal was nicht sitzt. Ist ja gar nicht so wild. Also wir versuchen das möglichst einigermaßen wieder so zu spielen, dass wir einen schönen Spielfluss haben, der durchgängig ist. Ich gucke mal nach, länger als eine Minute will ich dann aber auch nicht gucken. Und wir werden auch so ein bisschen mit euch lernen, was es heißt, Starfinder zu spielen. Weil, naja, Cthulhu, die echte Welt mit ein paar Schlümpelmonstern, kann man sich ja erstmal einfacher vorstellen und auch herleiten. Deswegen, wir müssen mal so ein bisschen gucken. Ja, sind denn eure Charaktere heute ganz gut aus dem Bett gekommen eigentlich? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob vielleicht der ein oder andere Charakter vielleicht sogar aus dem Bett gefallen ist, nachdem da heute eine Nachricht durchkam. Also mein Charakter hat gar nicht geschlafen, weil sie unbedingt noch Dinge erledigen wollte, bevor es losgeht. Zum Beispiel ganz viele tolle Sachen schreiben. Ein Paper, das sie schon länger vorbereitet hat. Ja. Also ich bin, ich oder Tal bin ja eher, sag ich mal, strukturiert und habe das auch jetzt nicht vergessen, dass das heute stattfindet. Und ja, bin einfach gespannt darauf, aber fühle mich da jetzt ganz gut vorbereitet und auch genügend ausgeruht und erholt. Und ja, bin sehr gespannt, meine Mitstreiterin kennenzulernen, nachdem wir ja bisher nur miteinander gechattet haben. Vic hat seit 3 Tagen nicht geschlafen, weil sie so mit Recherche beschäftigt war. Ja, das stimmt. Ihr hattet nebenher einen Chat und es war auch schon dann schön zu lesen. Ich denke mal, wenn ihr das hört, habe ich wahrscheinlich schon mal ein paar Audioaufnahmen mit darin verwendet und es war sehr interessant zu sehen, wie die Charaktere sich schon in Schriftform dann so äußern und was dann so mit denen dann los ist. Und ich habe auch gelernt, Discord übersetzt auch jeglichen Smiley einfach dann händisch. Ist auch schön. Tatsächlich? Ja. Also man muss, okay. Du musstest es noch nicht mal schreiben. Es war dann wirklich so, Lescher sagt, lustiger Smiley, lachender Smiley, Hase. Ich habe das ja wirklich dann gemacht. Trauriger Smiley. I'm so sorry. Herz-Emoji. Super. Ich habe schon mir vorher so paar... wirklich mit Emojis. Ja, ich habe es mir vorher auch schon mal so ein bisschen angehört. So was, wie hört sich das Spiegelei an? Du hast ja alles Mögliche gepostet. Ich nicht. Ich war das nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Kleine Bombe. Ja, und das Ganze, also um dem vorneweg nochmal zu greifen, ja, alle wurden nach dem Vorstellungsgespräch auch genommen. Das hat bei allen auch geklappt. Sie hatten ja gemeinsam die Freude in den Augen der Mitspieler und Mitspielerinnen. Nee. Endlich war wieder ein Bewerbungsgespräch so richtig durchgerockt. Und das Ganze war ja auch, also das klang ja dann ziemlich hochgreifend, oh, Delta Profits und ein großer Konzern und so, aber ein oder andere hatte ja dann nach der Bezahlung gefragt und naja, mal gucken, Entry Level, 20 Jahre Erfahrung, aber bitte 8 Jahre alt nur, so nach dem Motto. Und das hat, wie gesagt, bei allen geklappt. Sie hatten gemeinsam einen Gruppenchat, um sich dann erstmal kennenzulernen, beziehungsweise wurden auch schon ein paar Informationen geteilt, wie auch unter anderem von dem Transportschiff. Da sind die Informationen schon mal durchgesickert, aber es war so ein bisschen, es fühlte sich immer noch so ein bisschen vage an, dafür, dass sie hier irgendwie einen wichtigen Transport irgendwie von A nach B bringen sollen. Naja, und dann gab es zwischendurch noch mal eine Person, die in den Chat mit eingekommen ist. Das haben aber gar nicht alle mitgekriegt, glaube ich. Könnt ihr das noch mal ganz kurz, was da vorgefallen ist im Chat? Oder wer hat das denn eigentlich mitgekriegt? Mit der Person, die plötzlich drin war? Ja, bekommen schon. Ja, also da tauchte auf einmal halt die Meldung auf, dass der Chat halt von einer weiteren Person betreten wurde. Und diese Person mit dem Namen, ich spick mal gerade, Stogek oder Stogek, irgendwie sowas, ja, war sehr charmant, hat sich recht charmant vorgestellt, in weise gewählter Wortart. Und ja, Tick ist halt ausgetickt. Um es mal kurz zusammenzufassen. Also es war super provokant und ist im Grunde irgendwie stellvertretend für Team A, welches aus Storgek, Gikt, Kali und Mel besteht. So richtig hat sich da jetzt kein Teamgeist irgendwie rauskristallisiert, weil direkt auf die 12 sozusagen von der Wortwahl her. Ja, bin gespannt. Werden bestimmt sehr entspannte Stunden sein, die wir mit den KollegInnen verbringen werden, denke ich mal. Ich möchte das nochmal klarstellen. Tick ist nicht ausgetickt, sondern Tick hat verteidigt. Ah ja. Da fällt mir nur jetzt kein Wortwitz ein, sorry. Tickende Zeitbombe oder so, keine Ahnung. Ah, sehr gut. Ich sehe schon die Wortspiele, sehr gut. Perfekt. Ja, wir machen einfach mal kurz die Reise. Wir übernehmen wieder die Kamera der Szene. Wir spielen jetzt auch in der Gegenwart. Wir spielen auf der Absalon Station, wo auch vorher alle ihre Quartiere irgendwie haben. Und wir schauen uns einmal ganz kurz nochmal die Absalon Station an. Also die ist ja wirklich dann der Mittelpunkt der Paktwelten. Und sie ist auch von der Größe, also man merkt schon, da leben wirklich Millionen von Individuen drauf. Sieht, wie reger Verkehr ist, wie von links nach rechts kann man ja nicht sagen und oben und unten. Das ist ja im Weltraum so ein bisschen schwierig, aber man sieht, dass auch immer mal wieder größere Frachter ein- und ausgehen aus der näheren Hemisphäre der Raumstation oder andocken. Einzelne Raumjäger, die die Nähe suchen zur Absalon Station, aber irgendwie nicht andocken, also eher so wie so ein bisschen wie so kleinere Fische, die um so einen größeren Wal irgendwie drumherum, weil sie davon profitieren, aber nicht so wirklich dem Wal zu nahe kommen wollen. Und man merkt schon, dass in der Absalon Station immer recht viel Betrieb ist. Und das schon für viele das Zentrum des Lebens ist, die Hauptstadt im weitesten Sinne. Wichtig für die Paktwelten, wichtig für alle Völker, die es da so gibt. Im Grundregelwerk, um es nochmal kurz zu erwähnen, haben wir die obligatorischen Menschen, die Androiden, die menschenähnlich daherkommen. Wir werden ja auch einzeln von den Charakteren ja nochmal so ein bisschen was auch, denke ich mal, über die Zeit noch erfahren. Und dann auch von den jeweiligen Völkern. Wir haben die Shirin, die Insektenwesen, die sich ja vom Schwarm abgelöst hatten und deswegen so ein bisschen die Probleme haben, vielleicht oder viel mit Vorurteilen zu kämpfen haben. Wir haben die Vesken, die im Veskarium lange im Krieg lagen mit den Paktwelten, sich allerdings aufgrund dieses genannten Schwarmes zusammenschließen mussten mit den Paktwelten. Ansonsten hätte das wahrscheinlich nicht mehr lange gut funktioniert und der Schwarm hätte dann alle aufgegessen. Wir haben die Kathatas, die sehr spirituell, sehr vielleicht fast konservativ daherkommen, viel auf ihre Tradition halten, großgewachsen, grau, vier Arme. Wir haben die Isoki, die man vielleicht auch als Rattenmenschen bezeichnen würde, wobei, naja, vielleicht gefällt das der einen oder anderen Isoki dann vielleicht auch nicht. Die man wirklich so, wenn man sich das so ein kleineren Humanoiden, was von der Statur Rattenwesen vorstellt. Wobei ich im Regelwerk muss man auch sagen, manchmal sehen sie auch mehr mäuseähnlich aus. Ich glaube, da wird nicht so hart unterschieden. Naja. Ja, und dann noch die Lashuntas, von denen wir ja auch zwei in der Gruppe haben, die auch nochmal, ich nenne das mal Subspezies haben. Und es gibt noch ganz, ganz, ganz, ganz viele andere Völker, die in diesen Paktwelten oder vielleicht noch aus weiterer Ferne oder vom Veskarium, von diesem Zusammenschluss der Vesk, einherkommen. Und das alles spielt sich auch in der Welt ab. Und alle sehen irgendwo aufgrund auch dieses mal erwähnten Kristalles in der Absalon Station, sehen das auch als Dreh- und Angelpunkt, weil es einfach super einfach dahin hinzukommen ist. Weite Reisen, egal wie weit oder zumindest so weit, wie man weiß, wie man reisen kann oder das kartografiert hat, es ist immer super einfach, wieder zu dieser Station zu kommen. Das dauert dann quasi von egal, wo man ist, dann maximal eine Woche und dann kann man mit der Schnellreise, dem Drift, auch schnell wieder zurückkommen. Wir schalten die Kamera noch ein bisschen näher und schauen ins Innere der Absalon Station. Und da tummeln sich jede Menge von den besagten Völkern. Und wir schauen kurz einmal über eine der Arme der Station, wo am äußeren Ende natürlich die ganzen, irgendwo müssen die Raumschiffe ja auch andocken und landen, sehen dort mal wieder einen regen Verkehr, sehen so eine typische, wie man das vielleicht an einem Flughafen kennt, auch so eine große Tafel, wo dann auch immer steht, legt ab, kommt wieder neu heran an die Station, welche Crew das ist, welches Schiff das ist und mehrere Details, dass man auch immer eine Übersicht hat, was da eigentlich passiert. Also die Absalon Station ist da schon durchorganisiert. Es gibt auch Recht und Gesetz, also es gibt auch Schutztruppen, es gibt auch eine gewisse Art von Regierung. Also das ist schon, woran sich auch die Paktwelten orientieren sollen. Und Absalon Station nimmt das ziemlich genau. Wir schauen noch ein bisschen weiter und schauen in den etwas tiefer in einen der Arme rein und wir sehen dort, ich sag mal, eine Marktsituation. So, ich hoffe, das ist nicht zu laut für euch, wo ihr da so sitzt. Nein? Okay. Es ist eine Marktsituation und dort sind verschiedenste Völker Nahrungsmittel am Verkaufen, teilweise dicht gedrängt, teilweise eng beieinander. Wir sehen Waffenhändler, die mit riesigen Gewehren hantieren und das irgendwie in der Gruppe Izuki gerade eben versucht zu verkaufen. Der Wesk hat da gar kein Problem dabei und hat diese Laser-Minigun-artige Gewehr irgendwie locker irgendwie so in der Hand und die Izuki sind so grabby hands, so gib, gib, gib. Und eine alleine könnte das garantiert nicht, also das ist wohl eher was, wo du irgendwie 4 Izukis für bräuchtest und die wohl gerade eben ein ganz gutes Geschäft machen. Oder Raumschiffteile, die verkauft werden. Wir sehen einen Androiden, der gerade eben an einem Raumschiffteil schweißt, ein paar Löcher noch irgendwie stopft, ab und an aus seinem Körper eine Verbesserung herauszieht, um nochmal Feinjustierung irgendwie nochmal zu machen an dieser Gerätschaft. Wohl irgendwas, was an ein Großkampfschiff vielleicht geschraubt wird, oder vielleicht Teile eines Jägers ist, vielleicht Rumpf eines Jägers. Von außen, wenn man da nicht so bewandert ist in dem Thema, weiß man das vielleicht gar nicht. Verschiedenste kulinarische Sachen werden dort auch ausgestellt. Ein Shirin hat da irgendwie einen großen Kochtopf und kocht da allerlei seltsame Dinge drin, Dinge von irgendwelchen anderen Planeten, die die meisten wahrscheinlich weder gesehen noch irgendwie mal probiert haben. Und auch die umliegenden Stände sind irgendwie nicht so ganz begeistert vom Geruch. Aber immer mal wieder findet sich mal ein Izuki oder mal ein anderer Shirin ein, die dann sich nochmal für ein paar Credits da eine leckere Suppe dann nochmal abzieht. Und in unweiter Ferne hat man auch, naja, ich nenne es mal Space McDonald's. Also natürlich auch da sind dann auch die Läden, die dann auch Convenience Food aus der Kette verkaufen. Also ihr könntet da auch aus allen möglichen, naja, auch Hot Dogs wird es da geben. Aber ne, es gibt halt allerlei unterschiedliche Spezialitäten von unterschiedlichsten Völkern, wo man dann vielleicht auch mal gucken müsste, verträgt das überhaupt mein Körper, wenn ich das jetzt kaufen würde? Ist mein Körper dazu überhaupt in der Lage, das zu verdauen? Naja. Wir schauen noch ein bisschen näher in diesen Arm, in den inneren Ring und verlassen den Markt. Und in diesen Ringen sind vorläufig auch Wohndistrikte. Die Leute müssen ja auch irgendwo wohnen, wenn sie nur kurzfristig dann mal unterkommen. Und hin und wieder sind natürlich auch dort Bars oder sind fancy Restaurants. Also irgendwas, wo du nicht extra mit den dicht besiedelten Armen der Station irgendwie dich hinbewegen musst. Und wir wandern auch in eine Bar, in eine oder in ein Café oder in, um es genau zu nehmen, in ein Diner. Und dieses Diner, das kann man sich wirklich so ein bisschen vorstellen, so ein bisschen angelehnt. Es fällt fast ein bisschen raus. Dieses Diner sieht aus wie so ein amerikanisches Diner aus den 60ern, 70ern, also so hellrote Farben und irgendwie so Stehtische zwischendurch oder so große, geschwungene, rote Sofas, die gar nicht so bequem aussehen und große Tische dann dabei. Also und generell so farblich irgendwie sieht das Ganze ein bisschen seltsam aus oder vielleicht altbacken. Und in diesem Diner ist auch aktuell ganz gutes Treiben. Auch das kann ich euch einmal per Ton anmachen. Da ist schon ein bisschen was los. Nebenher läuft noch ein bisschen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Mal gucken, wie laut das jetzt wirklich ist. Ich mach mal so. So ein bisschen reinzukommen. Da läuft tatsächlich so ein bisschen Lo-Fi-Musik. So nette, kleine, aber es ist mir immer noch ein bisschen zu laut. Ich mach das noch mal ein bisschen so. Da bist du so ein bisschen. Übrigens, der Hinweis dazu, oder der Shoutout nochmal, wenn man es noch nicht kennt. Auf YouTube gibt es ja dieses Lo-Fi-Girl, so nennt sich das. Diese Livestreams mit dieser Lo-Fi-Musik. Und die darf man netterweise auch für Creative Commons oder für kommerzielle oder nicht kommerzielle. Man darf die Sachen einfach benutzen. Deswegen YouTube-Kanal Lo-Fi-Girl. Wenn ihr das wirklich noch nicht kennen solltet, macht das vielleicht mit Beats to Study to und so. Ja, und genau sowas läuft da auch. Also es ist an sich ein ganz nettes Star-Diner. So, da könnte man sich mal hinsetzen. Da könnte man irgendwie mal einen Käferburger oder sowas essen. Oder isokische Rauchwurst irgendwie mal sich zwischendurch mit einem großen Ei reinpfeifen. Das ist schön. Das ist eigentlich ganz schön. Und der Laden wird geführt von Arashi. Arashi ist eine Androidenfrau, die in einer schon so Diner-Uniform so ein bisschen auch umher zwischen den verschiedenen Tischen umherwandert, Bestellungen aufnimmt auf einem kleinen Tablet und hat daneben in der zweiten Hand auch ein Tablet und schmeißt den Laden, ist ihr Laden. Von außen sieht sie erstmal relativ humanoid auch ganz normal aus, aber in ihrem Gesicht sind trotzdem an der Wange einige, ich nenne es mal vorsichtig, Leitungen, also schon so ein paar, oder Schaltkreise, die es dann doch verraten. Sie spricht in einer recht weichen Stimme, etwas langsamerer Stimme und nimmt dann die Bestellung immer auf und ist auch sehr bedacht, dass dieser Laden, dass die Leute dort Ruhe haben und von dem hektischen Treiben, was vielleicht auf der Station immer herrscht, dass die hier nett was essen können und so ein bisschen zur Ruhe kommen. Dass eben nicht das so ein Laden ist, wo man denkt, oh nein, hier könnte jederzeit plötzlich irgendwie eine Schießerei losbrechen. Das möchte Arashi nicht. Wir setzen die Kamera noch ein bisschen näher, und zwar an einen Tisch. Und an diesem Tisch setzen sich gerade eben vier zu vier anderen. Es ist ein sehr großer Tisch. Es wurde auch schon ein paar Nahrungsmittel schon bestellt. Ihr seht auch unter anderem da eine, ich würde sagen, es ist so eine Art Milchshake vielleicht, ein übergroßes Glas, was bei einer Wesk steht. Wesk-Größe ist auch schön. Klar, logisch, weil natürlich müssen große Lebewesen brauchen auch größere Gläser als kleine Lebewesen. Ist ja auch schön. So, ich mach mal. Moment. Ihr setzt euch gerade eben dazu. Das sind nämlich ihr, die sich dort. Das habt ihr wahrscheinlich schon erratet. Okay. Ihr setzt euch gerade eben dort. Ihr rutscht mehr oder weniger diesen Tisch durch. Ihr seht die Frau aus dem Chat. Sturgeck. Eine Wesk, die nach außen hin schon sehr die Soldatin oder die Söldnerin raushängen lässt. Ist blau geschuppt und sieht schon hart aus. Also Wesk sehen schon hart aus. Aber die sieht auch schon, die sieht echt hart aus. Die hat schon einige Sachen wahrscheinlich erlebt und wirkt auch vom Auftreten gleich so, als ob das irgendwie die Anführerin ist. Also sie hat euch ja auch in dem Chat eingeladen und hat ja auch gesagt, setzt euch doch einfach mal dazu. Und so, also mehr oder weniger so hingewunken. Ihr wusstet ja den Standort, ihr wusstet, wo ihr hin solltet, ihr wusstet, wann das sein sollte. Also ihr konntet euch das alles schon so ein bisschen. Und daneben sitzt ein sehr viel kleineres Wesen. Und zwar ein Isoki. Und was Tal auffällt, ist, das ist den anderen in dem Moment irgendwie nicht beim Vorbeirücken, es ist nur irgendwas Beiläufiges, was dir aufgefallen ist, was ich dir mitgeben kann, ist, dass dir auffällt, dass Kali die Hand hält von Sturgeck. Das siehst du so, als er so durchrutscht. Sturgeck sieht ebenfalls ziemlich noch Söldner, Soldat aus. und ist irgendwie über und über mal wieder behangen mit Snacks. Also irgendwie, als ob irgendwie immer mal wieder Kali sich zwischendurch so ein Proteinriegel oder sowas reinpfeift irgendwie. Und die Soki neigen ja auch dazu, so Backentaschen zu haben. Und ihr würdet euch nicht wundern, wenn sich da auch gerade schon der nächste Riegel befindet. Also Kali ist auch eine Isoki. Kali ist eine Isoki, ja. Okay. Sturkek okay, ist ja. Ein Besk. Ja. Ja gut, ich urteile nicht darüber. Gibt's als Android ja, kann ich das nicht so nachvollziehen, aber ja. Sollen sie machen. Ja, bitte. Gerade eine kurze Frage. Haben wir vier uns vorher schon irgendwie, bevor wir ins Diner kamen, irgendwie getroffen und miteinander gesprochen? Oder ist das jetzt für uns auch das erste Mal, dass wir aufeinander treffen? Bislang haben wir ja nur gechattet und... Wollt ihr das vorher ausspielen? Wie ihr vor dem Diner steht? Ich fände das schon ganz cool. Ich fände das schon ganz cool. Okay, also dann machen wir das. Ich fände es cool, ja. Wenn wir das... Ich hatte gedacht, dass wir uns vorab schon mal getroffen hatten, aber egal. Okay. Wir im Chat schon, aber... Gerne, ja, dann machen wir das. Dann, ja. Ich habe da ja gar kein Problem. Okay, wir spulen die Zeit nochmal zurück. Dieses Geräusch, was man dann immer so hört. Ne? Wir kennen das. 15 Minuten vorher. Was bisher geschah? Wir befinden uns auf der Straße vor dem Diner. Vor dem Lo-Fi-Diner. Und auf dem Zuweg ist es eine der Hauptstraßen nach wie vor. Der Wohngegenden. Ihr seht vorne so ein schönes Neonschild. Ohashi Star Diner. Und... Oder nein, Arashis Lo-Fi Star Diner, das muss mich schon erwähnen. Und ihr kommt aus unterschiedlichen Richtungen an. Es ist noch ungefähr fünf Minuten vor dem Termin. Kommt jemand noch nicht an, 5 Minuten vorher? Ich bin immer pünktlich. Ich komme zu spät. Ich würde vielleicht auch schon irgendwie vielleicht... so ein bisschen später kommen, aber von einer anderen Richtung. Also sozusagen das, ne? Irgendwie, wenn jetzt irgendwie von da irgendwie zwei kommen und von da irgendwie einer, dann komme ich so praktisch wie so aus so einer Gasse halt irgendwie. Also sprich, haben wir auf jeden Fall Tal mit dabei. Tick ja, nicht. Also ich lege sehr viel Wert auf organisiert sein und so, deswegen. Ich bin immer ein paar Minuten früher da. Also ich komme auch relativ pünktlich, aber ich bin völlig abgehetzt und total durch den Wind. Das sieht man mir auch an, weil ich schnellen Schrittes laufe, einen riesigen Rucksack dabei habe und unter meinem Arm einen Hamsterkäfig. Ja, Saren kommt halt im Grunde relativ entspannt eigentlich so an. Also jetzt nicht, dass er besonders rennt oder aber auch nicht besonders schluffig halt irgendwie läuft, sondern halt relativ entspannt, weil es ja noch 5 Minuten bis er halt da sein soll und hat so seine Taschen in seinem Mantel, den er gerade trägt und trägt eine relativ große Kapuze und nähert sich dann halt sozusagen dem Diner. Hat vorher halt auf seinem Terminal in seine ja, Karten-App, sag ich mal, danach gesucht, weil er diese ja, Lokalitäten bisher noch nicht kannte und sah von Weitem, dass da sich Leute so zusammenfinden, die wahrscheinlich die Leute sind, die er im Chat irgendwie schon kennengelernt hat. Ich weiß gar nicht, hattet ihr Bilder ausgetauscht? Nee, ne? Also nicht wissentlich, vielleicht. Ich glaube bisher nicht. Also nee, ne? Nö, aber. Ja, aber wir hatten ja keine bestimmten Profilbilder. Ja. Genau. Also ich hatte ein Profilbild. Ja. Okay, also so ein Profilbild, was man halt. Okay. Ja. Gut, ja, dann. Ja, also ich trage einfach nur einen Rucksack und jetzt keinen übermäßig großen, weil ich jetzt auch nicht so viel mitnehme und ja, so quasi auf meiner Schulterhöhe schwebt so neben mir meine kleine Drohne. Kleine schwarze Kugel. Aber warte, da habe ich ja sogar, warte, da habe ich sogar ein Geräusch für. Ein Geräusch für Bob? Oh ja, oh. Ja. Sehr gut. Schön. Immer wenn Bob jetzt was sagt. Ja, ja, also Bob ist auch interessiert. Ich gehe nicht so oft raus, weil ich irgendwie nicht so viele Freunde habe und deswegen, ja, findet Bob das, glaube ich, auch ganz spannend, mal unterwegs zu sein draußen. wenn es nicht nur um Arbeiten geht, sondern wir mal sowas wie ein Diner betreten. Das mache ich eher selten. Aber ich würde mir mal die Speisekarte angucken, bevor die anderen da sind, also während ich noch warte. Oh, ach so, ja, dann würde ich dir auch also dass du quasi als erstes, du hast ja gesagt, du bist ja super bewusst, was Pünktlichkeit und so weiter angeht. Deswegen gebe ich dir quasi die erste Minute. Du hörst auch, wie das jetzt im Hintergrund zu hört ist, die Tür steht so halb offen von dem Diner. Es ist ja, die ganze Station ist ja quasi beheizt. Also da zieht jetzt nicht kalte Luft oder sowas rein. Deswegen haben sie die Tür halb offen, weil es ja auch dann Leute anzieht. Das ist ja auch ein Business-Move. Und du schaust auf die Karte und das Diner hat sich wohl auch spezialisiert auf Imbissessen, auf wo für die meisten Spezies auch irgendwie was da ist, mindestens irgendwie kleine nette Snacks, also irgendwelche Chips, irgendwelche Proteinchips oder sowas, die stark gewürzt sind. Es gibt auch diverse Heißgetränke, diverse Teesorten. Also es ist schon wahrscheinlich für jeden Geschmack was dabei, aber es ist keine Cuisine. Mhm. Das ist eher nettes. Gibt's Toast Hawaii? Also es gibt ähnliche Sachen, also es könnte durchaus auch sein, dass wenn du da einen Toast Hawaii bestellst oder das beschreibst, dass du auch einen Toast Hawaii bekämst, ja. Ja, das ist aus meiner Sicht eine völlig zu Unrecht untergegangene kulinarische Spezialität des 20. Jahrhunderts und bin ja durch meinen regen Konsum von alten Fernsehsendungen aus dem 20. Jahrhundert darauf aufmerksam geworden und ja, bin sehr begeistert davon und deswegen gucke ich halt immer, ob ich Toast Hawaii bestellen kann. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber ich halte halt immer danach Ausschau. Als du da so stehst und die Speisekarte so ein bisschen untersuchst und auch deine Drohne einmal das Ganze einmal hoch und runter scannt, warum, keine Ahnung, aber Daten. Vielleicht will er ja auch was bestellen. Ja, Öl. kommen die anderen beiden, Saren und Wäscher, ich stolper noch ein bisschen drüber, aber ich arbeite dran. Wäscher, kommen dazu aus unterschiedlichen Richtungen und ihr wisst ja, also ihr habt ja eine Ahnung, wie er aussieht, aber jetzt steht ihr alle drei vor diesem Diner mit der halboffenen Tür und seid so in üblicher Gesprächsreichweite. Ein paar weitere Passanten gehen ab und an rein ins Diner oder ab und an verlässt jemand das Diner. Es riecht nach so ein bisschen nach frischem Essen und auch nach Heißgetränken raus, vielleicht so ein Kaffeegeruch oder sowas, der sich so ein bisschen dann rausströmt oder sowas oder sowas ähnliches. Ja, und das Treiben der Straße ist so mittelmäßig, würde ich sagen. So kommt ihr gerade eben in dem Lauffall deiner an. Ja, nachdem Saren halt irgendwie hochgeschielt hat von seinem Handterminal sozusagen mal seinen Blick loslösen konnte und gesehen hat, ah ja, hier ist das Icon für das Diner, macht er praktisch sozusagen lässt seinen Blick einmal kurz schweifen und Blick Richtung Tür und sieht dann halt entsprechend die beiden anderen, die er zumindest im Chat halt irgendwie anhand der Anzeigebilder identifizieren konnte. Und nimmt sozusagen unter seiner Kapuze, sieht man, dass er seine Kopfhörer runternimmt, wo auch ähnliche Musik halt lief, wie aus dem Diner halt schallt. Und er blickt halt erstmal Tal an und blickt dann Richtung Wäscher und sagt dann nur ganz ruhig, Wäscherin, ich bin mir relativ sicher, dass ihr beide Tal und Wäscher seid. Ich bin Seran. Hallo. Hallo, Seran. Hallo. Ich bin Tal. Ich bin Wäscher. Hallo, Tal. Hallo, du hast deinen Hamster mitgebracht. Bin ich zu spät. Das ist Einstein. Mein Hamster. Ist Tick auch schon da? Ich guck so nach unten. Ich hab sie noch nicht gesehen. Und ich würde währenddessen auch noch in meine Jackentasche greifen und würde dann einen gehäkelten Hamster hervorziehen, den ich deinem Hamster nachempfunden sein und würde es dir hinhalten und sagen, hier, hab ich für dich gemacht. Dein Hamsterbild hat mir gut gefallen. Das ist wunderschön. Vielen Dank, faszinierend, toll. Und ich nehme diesen Hamster und zeige ihn so ganz stolz meinem kleinen Hamster Alstein, als würde er es erkennen, dass es ein Hamster ist. Und sage, guck mal, das bist du. Das ist auch ungefähr die Größe vom Hamster. Vielleicht einen kleinen Ticken größer. Aber ja. Ja, häkeln ist ein Hobby von mir. Das ist gut für die Fingerfertigkeit. Kann ich nur empfehlen. Faszinierend, ja. Ich, Hobby... Ja, ich spiele ein bisschen Flöte, die habe ich auch dabei. Und man sieht so, dass hinten in meinem total chaotisch gepackten Rucksack, wo an jeder Ecke hängt wirklich was raus. Ich habe das anscheinend in totaler Eile gepackt. Da guckt hinten so eine Art laschuntische Blockflöte raus. So, ja. Ah, sehr, sehr interessant. Ja. Kurz. Die beiden ihre ja. Entschuldigung. Ich wollte nur gerade ganz kurz sagen, fragen. wie würdet ihr euren Ersteindruck aufeinander gerade eben beschreiben? Wenn ihr euch so seht, gegenseitig? Also, dadurch, dass Wäscher halt offensichtlich Lashunta ist und Tal halt ein Android, ging Saren halt davon aus, dass beide halt Lashunta verstehen, weswegen er halt mit Vashrazen halt sich halt bei den beiden halt so nach dem Motto, ich grüße euch, hallo, begrüßt hat, weil er davon ausgeht, okay, Android hat wahrscheinlich irgendwie ein Sprachpack installiert und wird es wahrscheinlich sofort verstehen. Habe ich tatsächlich nicht. Hast du nicht? Nee, aber also ich meine, das ist ja so, ich meine, eine Begrüßung versteht man ja auf vielen Sprachen, die man vielleicht auch selber nicht so spricht. Also das habe ich schon verstanden, aber wenn du jetzt komplett auf dieser Sprache sprechen würdest, dann würde ich es wahrscheinlich nicht verstehen, weil ich neben Kommen nur zwei andere Sprachen kann. Also auch wenn ich Android bin, ich bin ja kein Roboter. Ne? Ich habe jetzt nicht unbegrenzte Speicher. Ich habe nicht unbegrenzte Speicherkapazitäten und kann nicht einfach Sachen installieren. Deswegen, das kann ich leider nicht. Aber vielleicht kann ich es ja von dir lernen. Sicherheit. Also mein erster Eindruck ist total positiv. Ich habe einen Hamster gekriegt, also einen gehäkelten. Mir kann ich nicht total begeistert sein. Und Saren ist halt Lashunta. Und man sieht sich, man vibe dann direkt begrüßt auf Lashuntisch. Mal gucken. Aber wo ist diese Tick? Ja, sie wird bestimmt gleich kommen. Ergänzen das... dass Saren, während ihr über Häkeln und Flöte diskutiert habt, er praktisch auf seinem Handterminal zwei, drei Tabs geöffnet hat mit relevanten Artikeln zu dem Thema. Einfach, weil er dazu noch gar keine Meinung hat. Musste Saren nicht als Kind auf Castrovel flöten zu den Feiertagen und sind dann nach unter. Ich musste. Nee, der ist gar nicht... Der ist tatsächlich gar nicht auf Castrovel aufgewachsen. Der ist tatsächlich auf der Epsilon Station aufgewachsen. Ah. Und, ja. Da muss ich deswegen, jetzt mal der fragen. Der spricht zwar die Sprache, aber hat da noch nicht. Da muss ich jetzt mal fragen, weil Castrovelle spreche ich, aber ich dachte, das ist nicht. Ist das die Lashunta-Sprache? Das ist die Lashunta-Sprache. Oh, okay. Dann habe ich das. Dann habe ich es doch verstanden, offensichtlich. Nee, ich dachte, ich dachte Castrovelle wäre nochmal von einem anderen Volk, aber dann. Es gibt so viele Sprachen. Nee. Ja, er ist ja auch auf der Absalom Station aufgewachsen. Er hat so einen kleinen Akzent. Ja, genau. Also das ist so, dachte so irgendwie, habe ich verstanden, was er gesagt hat? Ja, doch, okay. Verstanden. Nee, dann passt es. Bei Isokisch kann ich auch. Wunderbar. Ja, perfekt. Alles, was man braucht. Alles, was man braucht. Ja. Ja, es war mal nochmal interessant für mich so. Der erste Eindruck, wie sieht jemand aus, was trägt er für Kleidung, wie kommt ihr jetzt, weil ihr euch ja schon über den Chat so ein bisschen kennt. In anderen Spielen geht das ja nicht. Das fängt man bei Null an und hier kriegt man gleich schön ein Hamstergeschenk. Das ist doch schön. Ja. Man muss aber auch dazu erwähnen, dass der Chatverlauf, abgesehen von diesem kleinen Schwenk mit den mit dem Team A, auch sehr, sehr holdsam ist und auch eigentlich ziemlich welcoming ist, muss man wirklich auch mal sagen. Es geht hier um einen Transportjob und wir haben dann eine Feel-Good-Atmosphäre, die sucht seinesgleichen. Ja, und Fotos von Haustieren, also ja. Das geht immer, ja. Na, Seren hat höchstens Wollmäuse. Wollmäuse, heißt das so? Staub? Ja, genau, Wollmäuse. Ja, ja, Diese Staub, ja. Dieses Staubdinger unter der Couch. Die ja, ja, genau. Habe. Nicht meine Verwandten. Nein. Oh. ja, Seren blickt so halt rum. Wo ist Dick? Ich mache mir etwas Sorgen. Auch ein wenig. Wie viel Uhr sollten wir hier sein? Jetzt in einer Minute, oder? Ja, dann kommt sie doch bestimmt gleich. Okay. Guckt euch doch schon mal die Speisekarte an. Okay. So. Yeah. Mm-mm. Könnt übrigens auch, die Tür steht also halb offen und auch die Fans, das Außengebäude ist relativ fensterlastig, also man kann sehr gut da doch reinsehen und wenn jemand von euch kurz reinsieht, kann er sich auch einen ersten Überblick verschaffen über die Räumlichkeiten an sich und auch wie viel da los ist. Also das seht ihr auf einen Augenblick dann auch gleich in dem Moment. Ich würde gerne mal Bob so ein bisschen so das so abscannen lassen, den Innenraum, und zu so gucken, ob da diese Person, die da im Chat war, sitzt, weil ich mir natürlich das Profilbild gespeichert habe und Bob das kennt und genau, ob da Stogek, wie auch immer diese rüpelhafte Person heißt, ob die da schon sitzt, würde ich gerne mal einmal von Bob scannen lassen. Okay. Er hat ja eine Kamera. Dann machen wir das. Dann fährt Bob nach einer kurzen Anweisung kurz rein. Und super Geräusch. Das ist echt gut. Das ist aber eigentlich ganz angenehm. Ja. Ja. Und Bob fährt so ganz kurz in den Raum hinein und ein kleiner Sensor fährt einmal den Raum von oben nach unten ab. Ach, nicht mit sichtbarem Licht, aber fährt es einmal kurz ab und macht dann wieder eine Biege rüber zu dir und schickt dir dann einen kurzen Bericht auf dein Terminal mit verschiedenen Namen und auch Profilbildern dazu und wenn öffentlich zugängliche Informationen da noch irgendwie sind, auch die er dann liefert, ergibt es so ein bisschen Hintergrundinformationen zu Arashis Lo-Fi Star Diner. Wie viele Sterne sie in der Infosphere im lokalen Internet irgendwie hat, welche Bewertungen, Essensbilder, sowas alles. Ja, okay, ich würde das, insgesamt würde ich die Informationen jetzt erstmal liegen lassen, außer dem, was ich jetzt da über Stogek und so rausfinde. Und wenn Bob quasi gescannt hat, dass diese Person da irgendwo sitzt, dann würde ich halt auch gerne wissen, wer da noch so sitzt. Mhm. Genau. Wie die so aussehen und ob ich irgendwas öffentlich über die finde. Also ihr wisst ja die Namen. Social Media Crawler. Genau. Einmal kurz bei Facebook stalken. LinkedIn. Ja. Also was ich dir, du findest ganz, ganz, kannst halt diese ganzen Gesichter da durchscrollen und so, aber was du jetzt weißt, also was du sofort findest, ist Stogek, ja. Auch als Söldnerin und auch gleich ein Kaufangebot, dass man die für viele tausende Credits auch anheuern kann. Die anderen Namen, Kali, Gikt und Mel, findest du nicht darunter. Okay. Und ansonsten aber halt noch die einzig alleine noch Arashi könntest du halt durch den Namen halt nochmal zuordnen. Okay. Aber dann habe ich ja wahrscheinlich ein Bild, wie die da alle so zusammen sitzen. Es ist einzeln aufgeschlüsselt. Also es ist immer nach, hat man irgendwie was dazu gefunden. Es wurde halt so ein Information. Nee, aber Bob hat ja eine Kamera, der mir ja Bild, also damit kann, das habe ich ja extra als Erweiterung, dass er mir Bilder liefert quasi. Ja, also, ja, okay. Das, okay, ja. Also wenn du dir das Gesamtbild anguckst und so reinzoomst, dann würdest du auch sehen. Genau, also es ist meine Modifikation okay. an seiner Drohne. Das ist okay. die Kamera. Deswegen würde ich gerne auf meinem Tablet oder was auch immer ich da habe, würde ich gerne den anderen halt das Bild zeigen und sagen, guck mal, die sitzen schon da. Das sind die doch hier. Das ist doch Stogeck und da sitzen noch andere. Genau, und ich ja, würde das den anderen auch zeigen. Eine kurze Frage. Haben wir gerade geklärt, was Kali nochmal für eine Person ist? Isoki. Ach so, Kali, stimmt. Gigt war mir nicht klar, stimmt. Gigt und Melm wissen wir noch nicht, aber müssten wir ja jetzt über das Foto ach so, erkennen okay. können. Ah, okay. Ja, also was ihr seht, ist das Shirin, ja. Und da sitzt noch ein Mensch, ja. Okay. Ja, dann können wir jetzt zumindest schon mal vorab drauf einstellen. Finde ich immer ganz gut. Mir fällt direkt dieser Milkshake ins Auge und ich drehe mich in die Runde und sage, ich möchte dieses Getränk probieren. ist das ein Milkshake aus Rutik Milk? Ich brauche das. Es steht ja, auch auf der Karte. Es steht auch auf der Karte. Das möchte ich bestellen. Und die Größen sind wirklich auch so, es gibt nicht klein, mittel, groß, sondern es gibt einfach eine Spezies, also, damit man dann so groß. Eine... Ja, ja. Genau diese möchte ich haben. Diese Größe. Ja, ich würde sagen, wir warten noch kurz auf Tick, oder? Bevor wir dann bestellen und reingehen. Ja. Das finde ich richtig, ja. Ich würde auch auf jeden Fall warten. Und? Ich hatte einen Blick in unseren Chatverlauf gelesen. Sie hat nichts geschrieben. Vielleicht schläft sie noch. Es vergehen 5 Minuten. Ich gucke total auch kurz so nach oben. Es herrscht so ein bisschen Stille. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich drehe mich so ein bisschen seitlich. Haben wir jetzt 5 Minuten nach der vereinbarten Zeit, oder? 4 Minuten nach der Zeit. Okay. Ja, so langsam ist am Horizont ein kleines Wesen zu sehen. Und es wird auch nicht größer, je näher es kommt. Tick stapft auf die Gruppe zu, trägt einen lilafarbenen Mantel, der ein bisschen zerschlissen ist, mit Aufnähern und Flicken notdürftig repariert. Hat keine Tasche dabei, hat alles, was sie mitnehmen will, in ihren Mantel gestopft. Darunter eine Flasche, Schraubenschlüssel und andere Habseligkeiten, die man nicht so gut erkennen kann. Trägt 2 Bücher unter dem Arm, hat relativ schwere Stiefel an mit einer etwas zu hohen Sohle. Und blickt ein bisschen missmutig drein, murmelt vor sich hin. Eine Faust in die Tasche geballt und stapft so auf die anderen zu. Ja, und sie schert sich dann auch diese weit Boots, aus. Ich wollte gerade sagen, diese Boots, die hört man dann aber auch schon anstapfen, sozusagen. Naja. Nach einer Weile seht ihr auch, wie die beschriebene Isoki sich aus der Masse herausschält. An Leuten, die da gerade eben entlangkommt. Und offensichtlich das deiner oder euch ansteuert. Ah, da vorne kommt sie, glaube ich. Wo? Ich suche so ein bisschen höher mit den Augen. Nee, weiter unten. Ich deute in die Richtung. Ah, Dick! Ich winke so überschwänglich. Blickt auf, sie hört den Ruf, ihre Ohren zeigen in die Richtung und sie guckt noch missmutig, aber als sie Als sie die drei erkennt, strahlt sie übers ganze Gesicht und rennt oder eher stolpert auf die drei zu. Hallo, hallo, oh Gott, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung, oh, ich hab's, hallo, hallo, hallo, ich bin Tick, hallo. Oh Tick, da bist du endlich. Hallo, ja, ja, Entschuldigung, ich hab verbummelt. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, schön, dich kennenzulernen. Ja, irgendwie hat es mit der Zeit heute nicht alles hingehauen und ich hatte noch so viel zu tun und ach überhaupt. Ach, Wäscher, ich hab dir den gerösteten Mais mitgebracht. Tick holt einen Beutel aus ihrer Manteltasche mit der offensichtlich kleinere Körner enthält. Der Beutel ist ein bisschen klebrig, aber ansonsten intakt und drückt ihn freudestrahlend Wäscher in die Hand, wobei sie sich da auch so ein bisschen auf die Zehenspitzen stellen muss. Hier, hier! Wäscher kommt dir so ein bisschen nach unten entgegen, freudestrahlend. Das ist ja ein absoluter super Tag heute für Einstein, mein Hamster. Dankeschön, Dankeschön. Und ich stelle diesen, ich habe den die ganze Zeit unter dem Arm getragen, den Hamsterkäfig, und den stelle ich ab und rufe, Einstein, Einstein, guck! Und hole diese Maiskörner raus und füttere ihn auch direkt damit. Vielen Dank, Tick. Das ist sehr lieb von dir. Oh, der ist ja noch süßer als auf dem Foto. Das ist er. Er ist der Beste. Sag mal, wart ihr schon drin? Seid ihr schon drinnen gewesen? Bin, glaube ich, ein bisschen spät. Nee, wir haben auf dich gewartet. Kein Problem. Ah, danke schön. Das ist nett. Sie holt eine Flasche aus der Manteltasche und nimmt einen großen Schluck von der grünen Flüssigkeit. Und steckt sich die Flasche dann wieder zurück in die Tasche. So, wie sieht's aus? Wollen wir reingehen? Bist du bereit? Tick. Fühlst du dich bereit? Ja, ja, ich setze mich aber lieber an den Rand, wenn's okay ist. Kein Problem. Ja, klar, kein Problem. Okay. Mhm. Dann gehen wir mal rein. Gut. Ihr geht in Arashis Lo-Fi Star Diner. Und jetzt kann ich auch wieder die Musik anmachen. Haha. Und ich muss immer noch ein bisschen den Geräuschpegel finden, aber wird schon passen. Ich habe immer so das Problem, kann auch so ein bisschen verwirrend in dem Moment sein, wenn ich dann so überlege, aber es ist ja ruhig daneben. Ja. Hat man die Musik eigentlich auch während wir draußen standen gehört oder erst beim Reinkommen sozusagen? Sie ist schon so, sie wurde überlagert von den Geräuschen des Cafés an sich. Also, und auch ist es in der Absalon Station so geregelt, zwecks Ruhestörung, dass eigentlich so Geräusche oder dass Musik nicht außerhalb der Gebäude soweit abgespielt werden können, weil ansonsten könnten ja Arbeiter, die einen anderen Tagesrhythmus haben, also da so ein bisschen belästigt werden. Deswegen sorgt man dafür, Türen auf, okay, aber Musik irgendwie, und dann kommt noch die GEMA und nee, das geht nicht. Straße spielen und so. Ja, also jetzt wird euch das erst gewahr. Wie vorhin beschrieben, wir sind jetzt fast wieder in der Jetztzeit. Ihr schaut auf dieses Diner mit diesen auffällig knalligen Farben. Ihr seht Arashi hinter der Theke stehen. Gerade eben wohl mehrere Getränke ineinander mischen. Mit irgendwie ziemlich, in einer ziemlich komplexen Plexglasstruktur, die irgendwie Dinge runterlaufen ineinander und irgendwo was erhitzt wird und am Ende kommt irgendwie so eine Flüssigkeit bei raus und wird noch irgendwie was durch den Zapfhahn nochmal irgendwie gejagt. Also es ist schon wild, was sie da vorne stehen alles hat. Ihr habt so diesen Essensgeruch in der Nase, vielleicht auch zwischen so einen leicht fettigen Geruch in der Nase. Also hier wird nicht gesunde Kost verkocht. Das ist was für, ich habe einen Scheißtag, ich ziehe mir jetzt eine schöne Isogi-Wurst rein mit Senf oder sowas. Nicht aus Isogi. Nein, nicht aus Isogi. Nicht aus Isogi. Eine Falle. Oh, schön, dass du da bist, Mensch. Und ja, ihr seht auch mehrere Leute da sitzen, unterschiedlicher Spezies, die da einfach ein, weiß nicht, vielleicht, wahrscheinlich von der Tageszeit, was hatten wir eigentlich gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Wir sagen einfach, hatte ich das gesagt? Ja, sowas, sowas. Also es ist ja immer schwierig, weil es gibt ja nur eine künstliche Tag und Nacht in dem Moment, aber wir befinden uns irgendwo zwischen späten Nachmittag und Abend. Auch unter anderem hat sich da auch irgendwie eine Schulklasse, also sehr junge Völker haben sich dort auch irgendwie an einen Tisch irgendwie herumgedrängt, spielen da irgendwie so ein Spiel über ihre Terminals, auch irgendwie alle gleichzeitig und vor allem steht auch irgendwie so ein, vor den meisten irgendwie so ein Milchshake. Scheint das Ding in dem Laden. Und am ehesten... Ja, stimmt gar nicht. Du hattest das Bild ja geteilt. Stimmt ja gar nicht. Tal hatte das Bild auch geteilt mit allen. Also auch wenn ihr kurz Ausschau haltet, seht ihr auch gleich den übergroßen Tisch, wo schon vier Gestalten sitzen. Und unmissverständlich und sehr breit ausgelagert und Platz einnehmend sitzt da auch die Vesk. Ja, dann gehe ich mal vor. Ich schieb so Saren so vor mir so ein bisschen, so dass er so ein bisschen vorgeht, weil das ist mir nicht so ganz geheuer. Gehst du vor, drück dich so ein bisschen. Ja, ich würde auch insgesamt dann vorgehen, wenn ihr möchtet. Außer irgendwer reißt sich darum. Ich habe da jetzt nicht so das Problem. Würde dann vorausgehen und sagen: Hallo, wir sind da für den Job. Tal ist mein Name. Winke so hinter Sarens Rücken so raus, so. Hallo. Ihr seht vor euch die Truppe, die dort sitzt. Stogek, wie vorhin schon beschrieben. Harter Hund. Harte Hündin. Kali. Misoki. Und was ich noch nicht so genau beschrieben hatte vorhin im Intro, Gikt, eine Shirin. Die von der Kleidung irgendwie in so eine Lederkombi irgendwie ist. Also so hell braunes Leder, so ein bisschen den Piloten raushängen lässt irgendwie. So würde das vielleicht deuten. Und Gikt hat irgendwie unter seinen Mundwerkzeugen irgendwie so einen kleinen Auffangbehälter, irgendwie eine Apparatur, und da tropft ziemlich die ganze Zeit irgendwie auch so eine Flüssigkeit auch irgendwie rein. So als ob Gikt nicht aufhören könnte zu sabbern oder so. Und ihr seht Mel, die Mechanikerin, die ja auch eher die eher so ein bisschen schmutziger daherkommt, die wuschelige Haare hat, älter ist. Und das, was am offensichtlichsten ist, was an ihr ist, ist, dass die untere Hälfte ihr fehlt und sie auf einem Art fliegenden Rollstuhl sitzt, also an diesen Tisch angebappt. Und die auch aussieht, als hätte sie schon einiges, offensichtlich, einiges erlebt hätte in ihrem Leben. Und ja, der Gesamteindruck ist, oh, ich glaube, die machen nicht Buchhaltung. Ich glaube, die sind eher, Die sind die Leute fürs Grobe. Ja, schon irgendwie. Also auch so, wie sie da sitzen und so, vielleicht eher Zweckgemeinschaft, vielleicht, aber die kennen sich auf jeden Fall. Die sind schon, die sitzen da, haben ihr Essen, haben ihre Milchshakes da. Und Stogek ist da aber noch ziemlich breit und mustert euch erstmal. Und ich hätte von euch alle gerne, dass wir gegen Einschüchtern werfen, so wie Stogek da sitzt und euch beäugt, um einfach nur mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Okay. Hätte ich gerne vor euch eine Einschüchternprobe, die ihr schaffen müsst gegen... Ich hätte normalerweise 15 gesagt, aber wir haben es ja so eine nette Atmosphäre, also machen wir 14 draus. Ihr müsst 14 überschaffen. Ihr würfelt jetzt, kurz für alle Zuhörenden, W20-Probe, man kennt das. 1 ist gefailed, 20 ist super duper Crit. Und alle dürfen dann auch noch dementsprechend haben ihre Talente soweit, ihre Fertigkeiten soweit ausstaffiert, wie sie es, was sie wichtig fanden. Und die konnten so hochleveln. Manchmal gibt es nochmal Klassenboni, manchmal gibt es nochmal Attributsboni. Aber bei Einschüchtern, mal gucken. Wenn sie es gar nicht geskillt haben, dürfen sie nur mit dem W20 würfeln. Also ich habe es gar nicht geskillt. Auch nicht. Und in dem Fall würde ja wahrscheinlich auch direkt mein Androiden-Malus zum Tragen kommen, ne? Weil ich ja auf alle Würfe mit Charisma automatisch -1 habe. Oder ist das... Versteck mich gleich so unterm Tisch. Also, mein Modifikator bei Charisma ist ja -1. Dadurch, dass ich Android bin. Das heißt, die Schwierigkeit wäre dann bei mir... Ja. 15 oder was hattest du gesagt? 14 ist normal, ne? Ja, die Frage ist, verstehst du überhaupt, dass das jetzt eine Einschüchterung sein soll? Also vielleicht ist es in dem Moment sogar eher einfacher, weil du dir so denkst, hä? Also ja, keine Ahnung. Ich meine, mir ist das relativ egal, ob sich da jemand so aufbaut und irgendwie sich für toll hält. Also das sind eigentlich so Sachen, die mich nicht so interessieren. Musst du jetzt wissen, wie... Komm, dann lassen wir dich mal. Auf meinen Wurf auswirft. Dann würfel mal, ob du verstehst, was hier überhaupt vor sich geht, was gerade im Sturgeck hier überhaupt versucht. Okay, worauf wer Einschüchtern. Einschüchtern ist schon okay. Ach so, okay. 7. Okay, also du. Also quasi 6, weil. Ja, wird. Also normalerweise unter normalen Voraussetzungen würdest du das wohl verstehen, aber so. Wirkt das auf dich nicht so? Du denkst einfach, da sitzt einfach Stogek. Seltsam, dass der so breit sitzt. Ja. Okay. Die anderen? Gucken wir doch mal. Eine 1.